Während verbrecherische Elemente in der politischen Sphäre sich immer dreister bemerkbar machten, war ein Stück namens Verbrecher von Ferdinand Bruckner ein sensationeller Erfolg im deutschen Theater. Die große Attraktion der Vorstellung war Gustav Gründgens in der Rolle eines morbiden Homosexuellen. Der Hamburger Star war schließlich von den Kennern der Metropole entdeckt worden. Berlin war hingerissen von seiner aasigen Verworfenheit, dem hysterisch beschwingten Gang, dem vieldeutigen Lächeln, den Juwelenblicken. Erika übrigens hatte sich mittlerweile von ihm scheiden lassen. Es war die große Zeit der Entdeckungen. Die Schwerindustrie entdeckte die aufbauenden Kräfte im Nationalsozialismus. Erich Maria Remarque entdeckte die enorme Attraktion des unbekannten Soldaten. Die völkischen Raudis entdeckten Stinkbomben und weiße Mäuse als Argumente gegen einen pazifistischen oder doch nicht hinlänglich kriegsbegeisterten Film. Der findige Dichter Bertolt Brecht entdeckte die alte englische Beggar's Opera, die in seiner Adaption als Drei-Groschen-Oper volle Häuser machte. Tu Berlin trällerte und pfiff die schönen Balladen von der Seeräuber-Jenny und vom Mackie-Messer, dem man nichts beweisen kann. Die mächtige UFA übertraf wie gewöhnlich alle Konkurrenten und entdeckte mit unfehlbarem Instinkt die Beine der Marlene Dietrich, die in einem Film namens »Der blaue Engel« sensationell zur Geltung kam. Bei der gleichen Gelegenheit hätte die reaktionäre, fantasielose deutsche Filmindustrie entdecken können, dass sogar aus guten Romanen zugkräftige Filme gemacht werden können. Dem Blauen Engel lag ein Meisterwerk von Heinrich Mann, Professor Unrat, zugrunde. Eine Gruppe von schwedischen Professoren und Kritikern entdeckte die Buddenbrooks. Seit mehreren Jahren hatte die Presse uns mit Nobelpreisgerüchten zum Besten gehabt. Thomas Mann sollte, dürfte nächstes Jahr, ist, wie von unterrichteter Seite verlautet, schon aus Stockholm benachrichtigt worden. Es gab verfrühte Ankündigungen, peinliche Gratulationen. Als das längst vorausgesagte Ereignis dann endlich eintraf, hob der Vater nur die Augenbrauen. »Ist es diesmal ernst?« Die Eltern fuhren nach Stockholm, um den Preis in Empfang zu nehmen und an der königlichen Tafel von Gold zu speisen. So jedenfalls stellten wir uns das vor. Wir blieben in München und lauschten am Radio dem dramatischen Bericht des deutschen Korrespondenten, der hinter einer Säule versteckt der Zeremonie beiwohnen durfte. »Der große Augenblick ist da«, raunte uns der Radioreporter aus der nordischen Hauptstadt zu. Mit heiser gedämpfter Stimme, atemlos vor respektvoller Erregung, beschrieb er den solemnen Vorgang. Thomas Manns frackgewohnte Erscheinung bewegt sich auf den König zu. Seine Majestät streckt die Hand aus. Frackgewohnte Erscheinung war zu schön. Wir hörten den Rest der Reportage nicht, so sehr mussten wir lachen. Die nette kleine Auszeichnung bedeutete für meinen Vater nicht nur einen direkten finanziellen Gewinn, sondern brachte ihm auch erhebliche indirekte Vorteile. Sein Weltprestige wuchs, die internationale Popularität seiner Werke nahm rapide zu. In Amerika wurde »The Magic Mountain« zum Bestseller, während in Deutschland die neue Volksausgabe der Buddenbrooks beispiellosen Erfolg hatte. In kurzer Zeit verkaufte der S. Fischer Verlag über 1 Million Exemplare. Mielein, die Verwalterin der Finanzen, hatte plötzlich keine Sorgen mehr. Nicht, als ob der Stil unseres häuslichen Lebens sich wesentlich verändert hätte. Er blieb bestimmt von den besonderen Bedürfnissen und Gewohnheiten des Zauberers. Wenn dieser sich zur Zeit der mageren Jahre mit eigensinnig stolzer Zerstreutheit geweigert hatte, Mangel und Dürftigkeit zur Kenntnis zu nehmen, so schien er nun von seinem relativen Wohlstand kaum beeindruckt. Sein natürlicher Sinn für Maß und Diskretion sowie auch sein empfindlicher Magen hinderten ihn daran, sich irgendwelchen kulinarischen oder geselligen Exzessen hinzugeben. Champagnergelage, üppige Gastereien kamen bei uns nicht in Frage. Der einzige Luxus, den der plötzlich fast reiche Vater sich gönnte, war ein schönes Grammophon mit reich aussortierter Plattensammlung, 2 starke Automobile, ein offener Buick und eine Horchlimousine und ein Landhaus von sehr bescheidenem Format. Das neue Sommerheim, sehr viel weniger geräumig und repräsentativ als das Tölzhaus, welches es ersetzte, war unpraktisch weit von unserem Münchener Zentrum im litauischen Memelgebiet, gerade jenseits der deutschen Grenze gelegen. Der Ort, in den meine Eltern sich verliebt hatten und wo sie sich nun für die Sommermonate niederließen, hieß Nidden, ein idyllisches Ostseedorf, primitiv und pittoresk, nicht ohne einen gewissen düster-traulichen Reiz. Ich hielt mich nur einmal ein paar Wochen lang dort auf. Es gab so viele andere Orte, die verlockend schienen. Europa war so klein und dabei doch so abwechslungsreich, eine intime Landschaft voll bunter Überraschung. Ich schrieb ein Gedicht für den Querschnitt, die Revue, in der ich heute noch den Geist dieser besonderen Epoche und meines besonderen Kreises am reinsten und intensivsten festgehalten finde. Das Gedicht hieß »Dank an das 100. Hotelzimmer«. Waren es ihrer wirklich nur 100? Mir schweben unzählige vor, verstreut über den ganzen Kontinent, von Spitzbergen bis Sevilla, von Palermo bis Brügge und Scheveningen. Ich brachte mein Leben in Hotelzimmern zu. Daheim, das bedeutete für mich die Gastfreundschaft meiner Eltern oder eine Stube irgendwo in einem armseligen Wirtshaus oder in einem Palace mit allem Komfort der Neuzeit. Mein Leben war nicht ohne eine gewisse Regelmäßigkeit, fast monoton, trotz aller schweifenden Unrast. Beinahe nie unterbrach ich meine literarische Arbeit. Das Schreiben war mir eine natürliche Funktion wie Essen, Schlafen, Verdauen. Ich schrieb Reisebriefe, Buchbesprechungen, Kurzgeschichten, Interviews, politische Glossen. Meine Aufsätze, zunächst in Zeitungen und Zeitschriften publiziert, erschienen später als Sammelband unter dem Titel »Auf der Suche nach einem Weg«. Ich schrieb einen neuen Roman, Alexander, Roman der Utopie, die Geschichte des mazedonischen Helden. Mein Gepäck war belastet mit den Schriften des Homer, des Xenophon, des Aristoteles. Sobald ich irgendwo eintraf, in Prag, in Zürich, in Juan-les-Pins, gleich wurde das Schreibmaterial, die kleine Handbibliothek ausgepackt und mit nervöser Pedanterie geordnet. Immer wieder war Paris das Ziel meiner ziellosen Wanderung. Die Stadt an der Seine blieb das pulsierende Herz, das wahre Zentrum Europas, trotz all ihrer frivolen Blasiertheit, ihrer zynischen Korruption. Es ist nicht immer der gerade Weg, der zu uns selbst, zur Selbsterkenntnis und zur Selbsterfüllung führt. Der krummste Pfad mag oft der nächste sein. Wer das Dunkel gar zu ängstlich meidet, wird das Licht vielleicht nie finden dürfen. Auf unsicherem Grund, und wer von uns hätte festen Boden unter den Füßen, kommt man leicht zu Falle. Es sei denn, man passt das eigene Equilibrium der allgemeinen Schaukelbewegung an. Das Penchant fürs Bizarre und Exzessive, das ich mit so vielen meiner Altersgenossen teilte, ist gewiss nicht nur auf Snobismus und Originalitätssucht zurückzuführen. Was einer älteren Generation in der Kunst als obskur oder verzerrt erscheinen mochte, war unserem Geschmack und Lebensgefühl durchaus gemäß. Es entsprach unseren Erfahrungen, den schon gemachten und den anderen, die noch kommen sollten. Was wusste die Kunst des 19. Jahrhunderts, was wussten diese idyllischen Romantiker, Realisten und Impressionisten von der erstaunlichen Wirklichkeit, die wir kannten oder die sich doch schon vor unseren Augen vorbereitete? In den fruchtbaren Gesichten und Konstruktionen eines Picasso, eines Rouault, eines Chirico fanden sie ihren adäquaten Ausdruck. Ich liebte es, mich in den Ateliers der großen Pariser Maler aufzuhalten und den Meistern bei der Arbeit zuzuschauen. Ein Besuch bei Marc Chagall etwa war ein Ausflug in Sphären, die man bisher nur im Traume kennengelernt hatte. Nicht ohne heiteres Staunen erging man sich in dieser bezaubernd verzauberten Landschaft. Die purpurnen Kühe auf dem Dach des russischen Bauernhauses, der sanfte Flug der violetten Lämmer, die ekstatischen Handelsjuden mit flatterndem Bart und Kaftan, das benommene Lächeln der Liebenden, die in der Tiefe eines phosphoreszierenden Himmels einander selig in den Armen liegen. Man hatte stets geahnt, dass es dergleichen gab. Der Hausherr, übrigens meist zu beschäftigt, um sich auf lange Gespräche einzulassen, brauchte nichts zu erklären. Man fühlte sich zu Hause in seiner Welt der fliegenden Köpfe, schillernden Monde und explodierenden Blumen. Freilich, das Schwerkraftgesetz der empirischen Realität war hier ausgeschaltet. Stattdessen aber gab es ein poetisches Equilibrium, eine magische Logik, eine Traumbalance, deren Gültigkeit sich für uns von selbst verstand. Bei Marc Chagall war nichts fragwürdig, spielerisch oder exzentrisch. Alles stimmte, hatte seine Richtigkeit. Wenn er Blüten aus der stählernen Struktur des Eiffelturms sprießen ließ, so handelte es sich nicht um eine liebenswürdige Caprice, sondern um eine interessante Entdeckung. Ja, es gab Rosen dort. Wie seltsam, dass man sie bisher übersehen hatte. Zwischen den Blüten schwebten durchaus logischerweise die losgelösten Häupter von Claire und Ivan Goll. Das lyrisch gestimmte Ehepaar nahm sich auf der begrenzten Spitze des Tour Eiffel viel wahrscheinlicher, ja viel richtiger aus, als in irgendeinem der Studios zwischen Auteuil und der Ile Saint-Louis, wo sie damals ihre literarischen Empfänge gaben. Die Golls, poetische Kosmopoliten deutsch-französischer Zunge, arrangierten und dirigierten meine ersten Ausflüge in die Pariser Milieu littéraire. Dank ihrer heitergeselligen Mittlerschaft kam ich in herzlichen Kontakt mit allerlei pittoresken Figuren. Mit Maurice Ronstant zum Beispiel, dem etwas gar zu zierlich empfindsamen, aber herzensguten Sohn des populären Edmond Ronstant. Und mit geistvollen Männern wie Léon Pierre Quint, dem Kritiker und Biografen, der mich mit pikanten und instruktiven, wenngleich leicht schaurigen Anekdoten aus der Vie intime Marcel Prousts unterhielt. Von den französischen Schriftstellern dieser Epoche waren es neben Gide, Cocteau und René Crevel vor allem zwei, zu denen ich mich hingezogen fühlte und an deren Freundschaft mir gelegen war. Jean Giraudoux und Julian Green. Giraudoux hatte es mir gleich mit seinen beiden frühen Romanen angetan. Bella und Eglantine scheinen mir noch heute von tieferem, originellerem Reiz als die hübschen Theaterstücke, mit denen Giraudoux später seine großen internationalen Erfolge hatte. Das erste dieser anmutig nachdenklichen Pjäsen, Siegfried, war damals gerade in Paris herausgekommen. Auch in Deutschland sollte es demnächst gespielt werden. Mein Freund Hans Feist hatte die Übersetzung besorgt. Es war das deutsche Problem, mit dem der Dichterdiplomat sich in seinem ersten dramatischen Versuch auseinandersetzte. Die Spannungen und Affinitäten zwischen den zwei großen europäischen Völkern haben nie aufgehört, diesen sensiblen, ehrlich bemühten Geist zu beunruhigen und schöpferisch anzuregen. Giraudoux, Autor der Undine, hatte ein ausgesprochenes Penchant für die germanische Seele, ein Penchant freilich, in das sich oft eine gewisse Beklommenheit mischte. Das teutonisch-romantische Dunkel reizte den hochzivilisierten, durchaus intellektuellen Lateiner, der übrigens in seiner Erscheinung selbst durchaus nordisch wirkte. Giraudoux war hochgewachsen, helläugig, blond, von sportlich nonchalanter Eleganz. So sieht ein schwedischer Tennis-Champion aus, der von seiner Mutter etwas gallisches Blut mitbekommen hat, daher das skeptische Lächeln, der mühelos brillante Redefluss, daher die gelockert selbstgewisse Haltung, die zugleich urbanen und hochmütig unverbindlichen Manieren und dem ein rassisch einwandfreies germanisches Fabelwesen, eine Ostseenixe oder ein norddeutsches Fräulein mit Seele und goldenem Haar, für immer den Kopf verdreht hat, wodurch sich die träumerische Zerstreutheit seines hellen Blicks erklären dürfte. Wenn das zwielichtig-romantische Element im anmutig hellen Wesen Jean Giraudoux durchaus als paradoxe Zutat und pikante Nuance wirkt, so überwiegt es, wird zum bestimmenden Zug im Œuvre und Charakter Julian Greens. Er hatte einige seiner schönsten Bücher schon geschrieben, als ich ihm zuerst in Paris begegnete, Adrienne Mesurat und Leviathan. Zwei Meisterromane von unheimlich düsterer Färbung hatten seinen Namen schon berühmt gemacht. Ich kannte diese Bücher, ich liebte sie, weil sie so traurig waren, trauriger noch oder doch von einer strengeren, kälteren Traurigkeit als die geliebten Bücher meines Hermann Bang. Wie vertraut musste dieser französische Schriftsteller amerikanischer Abkunft, Julian Green, mit den Abgründen des Schmerzes sein? Er hatte kein anderes Thema, nur den Schmerz, die Trauer. Die große, schwere, durchaus hoffnungslose Trauer der unerlösten, unerlösbaren Kreatur, in die all unser Gefühl mündet als in die Heimat. und alles Gefühl ist nur ihr Vorspiel, ihre Einleitung, so dass es von einer Frau, die vorübergehend aufgebracht oder rachsüchtig oder vielleicht beinahe glücklich war, mit furchtbarer Selbstverständlichkeit heißt: Und die Trauer strömte wieder in ihr Herz, wie das Meer wieder den Sand bedeckt. Wie stellt man sich den Dichter vor, der solche Sätze schreibt? Ich dachte ihn mir als schon bejahrten Mann, vielleicht weißbärtig, mit gebeugtem Rücken, gebeugt von dem ungleichen Kampf, der sich abspielt zwischen ihm und einer geheimnisvollen, unbestimmten Macht. Das Milieu, in dem seine Bücher spielten, die französische Provinz mit ihrer erstickenden Enge, ihrer albtraumhaften Monotonie, war gewiss auch das seine. In dem verödeten Restaurant, das wir im Leviathan geschildert finden, hatte er wohl jahrelang seine Mahlzeiten eingenommen. Das Heim, aus dem er kam und das seine Züge geprägt hatte, musste der kleinbürgerlichen Hölle gleichen, in der Adrien Mesurat leidet und verdirbt. Den schlanken und adretten jungen Herrn, der mich eines Tages im Hotel Jacob, Rue Jacob, besuchte, ich weiß nicht mehr, wer das Zusammentreffen arrangiert hatte, hielt ich zunächst für einen Sohn des tragischen Alten, dessen Werke ich bewunderte. Aber nein, er war es selbst. Dieser glatte, schlanke Jüngling von diskret kosmopolitischer Eleganz hatte die Romane der Verzweiflung geschrieben, hatte unseren Urschmerz, unsere Urangst episch beschworen und zum gültigen Kunstwerk geformt. Er war kaum älter als ich, 4 oder 5 Jahre vielleicht. Seine Miene schien unberührt von den Heimsuchungen und Abenteuern, die er schon bestanden und gestaltet hatte. Oder verriet sich die Leidenserfahrung nicht doch im sanft zerstreuten Lächeln, im verhangenen Blick? Ohne Frage, der Blick war ungewöhnlich. Von samtener Schwermut, dabei nicht ohne eine gewisse düstere Intensität und Schärfe. Indessen genügten selbst die verschleierten, dabei eindringlichen Augen nicht, um mir das Phänomen dieser ahnungsvollen Dichtereingeweihtheit verständlich oder auch nur akzeptabel zu machen. Mir wurde bang in der Gegenwart des korrekten, weltmännisch heiteren Gastes, der, wie mir aus seinen Schriften nur zu wohl bekannt, in den infernalischen Labyrinthen dunkelster Triebe und geheimster Qualen so erschreckend zu Hause war. Woher kam ihm dies Wissen? Diese Vertrautheit mit der Unterwelt, was für einem Segen oder Fluch mochte er sie verdanken? Später einmal, als ich ihn besser kannte, fragte ich ihn ohne Umschweife, wie kommen Sie zu Ihren Stoffen? Einer Adrien Mesurat begegnet man doch kaum in unseren Kreisen. Und wo finden Sie Figuren wie den fürchterlichen Guiret, die arme kleine Angèle, die jammervolle Madame Gros-Georges, die Sie im Leviathan porträtiert haben? Nie vergesse ich das etwas spöttisch amüsierte Lächeln, den entgleitenden Blick, mit dem er mir antwortete. Aber mein lieber Freund, ich bin es doch nicht, der meine Romane schreibt. Ein anderer führt meine Hand, ein Fremder. Offenbar, er meinte es ganz wörtlich. Und er sprach die Wahrheit. Das Spaltungserlebnis, die schizophrene Inspiration, zu der Julian Green sich mit so zivilisierter Nonchalance bekannte, wurde bei den Surrealisten zum lärmenden Programm, zum aufdringlich plakatierten Slogan. Diese Gruppe, die einzige, die von den mannigfachen Avantgarde-Bewegungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre übrig geblieben war, stand damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Es waren einige der begabtesten jungen Maler, Dichter und Literaten, die sich um André Breton, Initiator und Führer des Surrealismus, scharten. René Crevel gehörte zu ihrem Kreis. Durch ihn lernte ich die Surrealisten kennen. Was freilich den Meister selbst, André Breton, betrifft, so blieb mein Verhältnis zu ihm ein kühles und distanziertes. Führernaturen stoßen mich eher ab, und Breton ist wohl eine, wenngleich er nur in geistiger Sphäre führen und verführen darf. Seine intellektuellen Kapricen und Intuitionen gelten der ihm ergebenen Clique als Offenbarung, oberstes Gesetz. Wer nur Anbeter um sich duldet, wird sich gerade den besten Köpfen unter seinen Freunden bald entfremdet finden. Und wirklich ist es eigentlich nur einer von der alten Surrealistengarde, Max Ernst, der Maler, der heute noch dem tyrannisch launenhaften Breton die Treue hält. Die anderen, die gegen Ende der 20er Jahre zu den Säulen der Bewegung zählten und mit denen ich damals gelegentlich zusammentraf, sind alle abgefallen. Der Dichter Paul Éluard, der in meiner Erinnerung die strenge, schöne Stirn, den kühn begeisterten Blick eines jungen Kreuzritters hat, Luis Aragon, in jener Zeit eine literarische Hoffnung, um die man nur in eingeweihten Zirkeln wusste. Wie siegesgewiss trug er den kleinen, leichten, edel geformten Kopf. Und seine Gebärden, wie jung er damals war, hatten die mörderische Eleganz, die wir an Stierkämpfern bewundern. Der Romancier und Kritiker Philippe Soupault, mit dem ich auf besonders freundlichem Fuße stand, sein Enthusiasmus konnte hinreißend sein. Wenn er etwa von Guillaume Apollinaire erzählte, oder irgendeine halbvergessene literarische Kostbarkeit, eine Geschichte des Achim von Arnim oder ein Trauerspiel der elisabethanischen Epoche mit intelligentem Überschwang pries. Der kindlich dringliche Tonfall ist mir noch im Ohr, mit dem er mich, man dinierte in einem überfüllten, rauchigen, charmanten alten Lokal am Boulevard Saint-Michel, auf ein Werk von Marlowe oder Fletcher aufmerksam machte. »Was, das kennen Sie nicht?« rief er in seinem etwas mühsamen Deutsch. »Aber das müssen Sie lesen. Das ist wunderübsch. Noch viel hübscher als Shakespeare.« Auch Salvador Dalí, heute in Amerika hochbezahlt und von jedem orthodoxen Surrealisten zutiefst verachtet, gehörte damals noch zur munter-aggressiven Schar um Meister André. Dieser hatte höchstpersönlich das Talent des katalanischen Malers entdeckt und dem internationalen Publikum vorgestellt. Ein Talent, das sich zu wirklichem Künstlertum hätte entwickeln können, dessen Substanz aber von einem zynisch eitlen Charakter bald korrumpiert und vergeudet werden sollte. Heute ist Dalí halb gerissener Geschäftemacher, halb verspielter Blagueur. In jener Zeit, die längst vergangen ist, hatten seine skurrilen Visionen noch zwingende Echtheit. Freilich konnte ich schon damals nicht umhin, ein wenig den Kopf zu schütteln, wenn surrealistische Kritiker ihren Dalí neben oder sogar über Picasso stellten. Mit besonderem Nachdruck setzte sich Crevel für den brillanten Katalanen ein, dessen Werk er in einer ausführlichen Studie Dalí ou l'anti-obscurantisme preisend analysierte. War es gut für René, dass er den bretonschen Einfluss mit so eifervoller Gläubigkeit akzeptierte, sich ihm so unbedingt unterwarf? Wer ihn liebte, und ich liebte ihn, musste sich um ihn sorgen. Gewiss, der Surrealismus als ästhetisch-psychologische Doktrin und die Surrealisten als kämpferisch verschworene Brüderschaft mochten mancherlei zu bieten haben. Witz, Anregung, artistische Reize unverbrauchter Art, einen lyrisch-pseudowissenschaftlichen Jargon, den es in dieser Form mit so provokanten Akzenten noch nicht gegeben hatte. Der Marquis de Sade und die Apokalypse, Marx und Rimbaud, Lenin und Freud, Paranoia und Rummelplatz. Wer so inkongruente Elemente in einen Topf wirft und zum Cocktail mixt, hat wohl mit etwas Pikantem aufzuwarten. Der Trank wirkt vielleicht stimulierend, aber löscht er den Durst innig bemühter, beunruhigter und aufgewühlter Jugend? Mein Freund René Crevel, auf der Suche nach einem Weg, vertraute sich der Führung eines koboldhaft, paradoxen, selbstherrlich frechen Geistes an. Ein junger Mensch von wunderbaren Gaben in unserer stumpfsinnig vulgären, der Jugend und dem Geiste feindlich entfremdeten Zeit. So isoliert fühlte er sich, so ratlos und bedrängt, dass er sich an irgendein Programm, ein Dogma, klammern musste. War es ein Programm der Konfusion und des Nihilismus, ein zum Dogma erstarrter Studentenjux? Die surrealistischen Bilderstürmer, deren lustigem Fähnlein er sich anschloss, waren sie sich klar über Richtung und Ziel? Sie vergnügten sich damit, die ethischen und ästhetischen Normen vergangener Epochen bübisch zu verulken. Zum Teufel mit der Moral des Christentums, der Aufklärung, der Französischen Revolution, weg mit dem öden Schönheitskult der Antike und der Renaissance. Die Venus von Milo gehört in den Kehricht. Statt ihrer beten wir nun eine neue Göttin an, eine Venus mit Fischschwanz, die Augen voller Läuse, und statt des Busens hat sie ein Klavier. Und so hat man denn alle Klischees der Vergangenheit mit großer revolutionärer Geste über Bord geworfen, um schließlich auf ein neues Klischee hereinzufallen, das sich von den früheren nur durch seine Garstigkeit unterscheidet. Armer René! Erwartete er sich Trost und Führung von Anarchisten, die sich so leicht von einer neuen Orthodoxie düpieren ließen? von Ikonoklasten, die schon wieder vor neuen Götzenbildern in die Knie sanken? Aber vielleicht war es gerade dieser Kult der Neurose, die provokante Glorifizierung der Narretei, von der mein Freund sich angezogen fühlte. Indem er sich zu einer Philosophie des Widersinns und Wahnsinns bekannte, meinte er wohl, den wirklichen Wahnsinn zu bekämpfen, den Wahnsinn um uns herum, wie auch den, von dem er sich selbst, den eigenen Geist, die eigene Vernunft bedroht glaubte. Denn er hatte Angst. Angst vor den zerstörerischen, katastrophalen Potentialitäten einer entgötterten, desorientierten Gesellschaft. Angst vor dem eigenen Ich, der gefährdeten Identität, die er von den verhassten Eltern mitbekommen hatte. Der Schatten des bourgeoisen Papa, der sich unpassenderweise in der guten Stube erhängt hatte, verfolgte, quälte, mahnte den rebellischen Sohn. War sein Grauen vor der allgemeinen Infamie und Verderbtheit ein Zeichen klinischer Übersensitivität, ein Symptom ihm vorbestimmten, unabwendbaren geistigen Verfalles? Die Sinnlosigkeit menschlicher Geschäftigkeit, menschlicher Gier erfüllte ihn mit Entsetzen. Ließ dies darauf schließen, dass er seinerseits von Sinnen war? War er verrückt? Oder waren es seine Mitmenschen und Zeitgenossen? War es unsere Welt, unsere Epoche? René schaute um sich mit seinem schönen, wilden, kindlich aufgerissenen Sternenblick. »Êtes-vous fou?« fragte er die Mitmenschen und Zeitgenossen, fragte er die Welt. Und da keine Antwort kam, mit größerer Dringlichkeit, mit wachsender Erbitterung, »Seid ihr toll?« Schließlich klang es fast wie ein verzweifelter Schrei. »Êtes-vous fou?« Die entsetzte, entsetzliche Frage, Renés Leitmotiv, kam von vielen Lippen, beunruhigte viele Herzen. Ich hörte sie in mancherlei Zusammenhängen und verschiedenen Sprachen, herausgebrüllt im Zorn, über die Achsel gezischt in schneidender Verachtung, geflüstert, hingehaucht in Kummer und Bedrängnis. »Bist du verrückt? Oder...« Total übergeschnappt. Dies ist Yolandes Stimme, rau aber sonor und voll erfrischender Herzlichkeit. Vagualamés holde Gefährtin ist in Wirklichkeit Fräulein Thea Sternheim, meine liebe Freundin Mopsa, Tochter eben jenes dämonischen Dramatikers, der meine Braut zu seiner Gattin machte. Folglich ist Pamela die Stiefmutter der Mopsa, die 2 oder 3 Jahre älter ist als sie. Wie aber bin ich mit Mopsas Mama, der prächtigen Madame Stolzi Sternheim, verwandt? Sie ist die geschiedene Frau des Mannes, der die Stiefmutter von Renés Schutzengel geheiratet hat. Folglich, Schluss, ist ja der reine Wahnsinn.